Guten Tag, ich habe mich vor einiger Zeit gefragt, wie eigentlich Pflanzen mit Musik umgehen oder ob Pflanzen überhaupt hören können. Deshalb geht es jetzt in diesem Podcast darum, wie Pflanzen mit Musik umgehen. Ob ein kleines Gänseblümchen besser wächst, wenn es Mozart hört, oder ob Heavy Metal ihn eher schadet, und welche Musik die Pflanzen viel schneller wachsen lässt. Genau das schauen wir uns heute an. Pflanzen haben keine Ohren, das ist klar. Aber sie reagieren sehr wohl auf Schwingungen. Und Musik besteht genau daraus, aus Vibrationen, die sich durch Luft und Boden bewegen. Aber warum ist das so? Die Schwingungen regen Prozesse in den Pflanzen an, zum Beispiel die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Manche Forschende vermuten sogar, dass Musik die Zellbewegung innerhalb der Pflanzen beeinflusst. Doch nicht jede Musik wirkt gleich. Bei sehr lauter oder aggressiver Musik, etwa starkem Heavy Metal, zeigten Pflanzen teilweise Stressreaktionen. Sie wuchsen langsamer oder neigten sich sogar von der Schallquelle weg. Das heißt nicht, dass Pflanzen Rockmusik hassen, aber zu starke, laute Vibrationen tun ihnen einfach nicht gut. Was besonders spannend ist, in manchen Experimenten wuchsen Pflanzen, die regelmäßig mit Musik beschallt wurden, besser als solche in völliger Stille. Das zeigt, nicht nur Licht, Wasser und Erde sind wichtig, sondern auch die Umgebung, in der eine Pflanze lebt. Vielleicht ist Musik also nicht nur Nahrung für die Seele, sondern auch ein kleiner Wachstumsbooster für Pflanzen. Also, wenn du das nächste Mal Musik hörst, denk dran. Deine Zimmerpflanze hört vielleicht mit. Dies war ein Podcast von Tayorök.